Ihr hört Frequency mit Christian Grasse hier bei Byte FM. Das heißt, eine Stunde freie Musik aus dem Netz. Die erste Hälfte wird geprägt sein von ziemlich viel Pop und elektronischen Klängen. Die zweite Hälfte gehört dann eher den Gitarren. Im Hintergrund läuft bereits der erste Track, We Begin, heißt der auch noch passenderweise, komponiert und eingespielt von einem jungen Mexikaner namens Mateo González Buffy. Von Mateo González Buffy. Homeless Hero heißt seine aktuelle EP. 21 Jahre ist er jung und mit seiner EP feiert er gleichzeitig sein Debüt. Und zwar bei dem mexikanischen Netlabel Pony Republic. Die beschreiben sich ja als Leftfield Pop Netlabel. Zur Erinnerung, Leftfield war ein britisches Musikproduzentenduo, ihrerseits IDM-Pioniere, also Intelligent Dance Music. Das ist zwar ein ziemlich schwammiger Begriff, fasst aber gut das Klangbild des mexikanischen Netlabels zusammen. Und ja, passt auch zu Buffy, so nenne ich ihn jetzt einfach mal. Ich weiß auch gar nicht, wie genau man ihn ausspricht. Geschrieben wird er B-U-F-I. Ich möchte gern noch einen Song bzw. einen weiteren Song von ihm vorstellen, ebenfalls von seiner Homeless Hero EP. Genauso heißt auch ein Track von eben dieser EP und dieses Stück erinnert stark an Daft Punk. Homeless Hero von der gleichnamigen EP von Boofy bzw. Matteo Gonzalez Boofy. Tolle EP, toller Musiker. Er studiert übrigens auch klassische Gitarre. Vielleicht ist das ein Grund für die vielen unterschiedlichen Einflüsse in seiner elektronischen Popmusik. Indie Dance, Elektrofunk, so würde ich das Ganze beschreiben. Seit dem 19. Juni frei zu finden bei dem Netlabel Pony Republic. Ähnlich verspielt und ähnlich vielseitig geht's auch weiter, und zwar mit dem spanischen Duo Koff Koff, hier mit Caribbean Boy. Waren das ein spanisches Duo aus Valencia. Die haben eine EP draußen, Who Said Party heißt sie, und die wurde ganz allein ohne Label im Rücken frei von ihnen im Netz veröffentlicht. Den Link dazu und natürlich zu allen anderen vorgestellten Songs und Alben der Sendung findet ihr auf byte.fm oder auch auf der MySpace-Seite dieser Sendung. Dort gibt's auch alle bisherigen Sendungen als Podcast, myspace.com/free_Quincy. Nun kommen wir zu einer, ja, ziemlich makabren und auch sehr humorvollen Band, The Dead Buddies aus Michigan, USA. Die haben ebenfalls ein Album selbst frei im Netz veröffentlicht, und zwar heißt das gute Stück Cock, Cock, Cock, Cock, Xanadu, Xanadu. Was für ein Albumtitel. Aus diesem Album hören wir nun das Stück Total Destruction. Some sleep today. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, o große Explosion am Ende, um dem Titel auch nochmal wirklich einen Ausdruck zu verleihen. Total Destruction war das von The Dead Buddies. Bei dem Bandnamen und Songtitel hätte man sich auch, um ehrlich zu sein, andere Musik vorstellen können. Statt aggressivem Hardrock gibt's hier jedoch humorvollen und nicht wirklich allzu ernst gemeinten Pop. Ihr Album CCCCXX beziehungsweise Cock, Cock, Cock, Cock, Xanadu, Xanadu, das musste auch nochmal gesagt werden, gibt's frei auf ihrer Webseite sexydeadbuddies.com. So, und nun wird's auch wieder ein wenig ernster, denn jetzt kommen We vs. Death aus den Niederlanden. Eigentlich sind die ja mehr oder weniger bekannt für ihren instrumentellen Post-Rock. Nun versuchen sie sich jedoch auch am Mikrofon und das durchaus überzeugend, wie ich finde. Maybe outside there's a forest or a garden. In which we forget to talk. Das ist Death aus den Niederlanden, aus Utrecht, um genau zu sein, oder wie die Holländer bestimmt sagen, Utrecht. Der Song erschien auf einer Compilation eines sehr jungen holländischen Netlabels, Beep Beep Back Up the Truck, heißt es. Die Compilation heißt Behold My Puny Bears Volume 1 und auf dieser ist auch folgender Song. The Soft House von Embrace Fire. Open the door, I've been standing here for way too long. I'm getting a cold, it's that awful snow. I see you looking out of your window and I'm wondering to who that smile belongs to. The darkness is dark, it is as dark as it could ever be. Just close your eyes, extend your arms and pull me in. The houses you lived in are old, they all look the same. We'll be right back. The Walled mit Non-Threat waren das, die mich übrigens sehr an At The Drive-In erinnern. Mehr oder weniger komplexe Gitarrenmusik. Ich mag diese gegeneinander anspielenden Gitarren, wirklich toll. The Walled, ebenfalls aus Utrecht. Einige der Bandmitglieder spielen auch bei We vs. Death. Die haben wir eben schon gehört. Und auch der eben gehörte Song ist auf der Compilation von Beep Beep Back Up The Truck, dem Label aus Holland. Das ist übrigens mehr oder weniger ein Zusammenschluss von befreundeten Bands aus Utrecht und Teil des Labels und auch Teil der Compilation sind Kismet. Und zwar mit dem Track White Castle. Kismet, ebenfalls aus Utrecht, sowie alle Bands des Labels Beep Beep Back Up The Truck. 7 befreundete Bands aus Utrecht haben sich gedacht, wir haben alle ein paar Songs aufgenommen oder sogar Alben aufgenommen. Wir wissen, wie man eine Internetseite baut und wir wissen, dass Plattenverträge rar geworden sind. Also warum nicht ein eigenes Label gründen und die Musik zu Promozwecken teilweise verschenken? So kann es gehen. Mehr Musik und mehr Informationen zum Label gibt's übrigens auf beepbeep.nl und beep wird B-E-E-P geschrieben. Und dort gibt's auch folgenden Song von Paper Tiger, 1995. Paper Tiger, das sind hauptsächlich Chris und Temi, der ist übrigens auch bei der Band Kismet aktiv. Man merkt also, das Beep Beep Label ist ziemlich ineinander verstrickt und so treffen auch unterschiedliche Musikstile aufeinander. Von Post-Rock über Hardcore bis Indie und Pop. Und sogar Singer-Songwriter gibt's und das auf Holländisch. Bestimmt nicht nur für mich eine neue Erfahrung. Het Gloren, ich hoffe, so spricht man das aus. Und zwar mit dem Stück Als ihr lacht. Da loopt een meisje vol van tranen. Het huilen staat daar nader dan. Het gulle lachen van zo even. Een man heel oud en zonder ogen. Zit op een bankje in de zon. En als hij valt, dan blijft hij liggen. Als je lacht, hou dan van mij. Ieder is mooi, niets is dat je anders ziet. Volg de tijd. Hoe of dat het gaat. Ieder is mooi, niets is dat je anders ziet. Anders ziet, anders ziet. Daar staat een man, hoe kan hij anders? Al uren naar dezelfde vrouw. En als ze lacht, lijkt hij afwezig. Een jongen wachtte veelbelovend op iets dat rijpte in zijn hoofd. Als je lacht, hou dan van mij. Ieder is mooi, niets is dat je anders ziet. Volg de tijd, hoe of dat het gaat. Ieder is mooi, niets is dat je anders ziet. Anders ziet, anders ziet. Het gulle meisje van zo even, ze heeft haar houding weer herpakt. En dat het anders had gekund, zag ze wel meteen. Als je lacht, hou dan van mij. Liefde is mooi, niets is dat je anders ziet. Volg de tijd, hoe of dat het gaat. Liefde is mooi, niets is dat je anders ziet. Liefde is mooi, niets is dat je anders ziet. Liefde is mooi, niets is dat je anders ziet. Liefde is mooi, niets is dat je anders ziet. Liefde is mooi, niets is dat je anders ziet. Liefde is mooi, niets is dat je anders ziet. Liefde is mooi, niets is dat je anders ziet. Liefde is mooi, niets is dat je. Het Gloren mit Als ihr lacht von der Compilation Behold My Puny Bears Volume 1, zusammengestellt vom holländischen Netlabel Beep Beep Back Up The Truck. So, das habe ich nun wirklich oft genug gesagt. Das sollte man auf jeden Fall im Auge behalten, dieses kleine Label. Die Compilation sowie auch einige Longplayer der vorgestellten Bands findet ihr unter beepbeep.nl. Alle Links sind aber auch nochmal bei uns zusammengefasst. Klickt einfach auf byte.fm oder ins byte.fm-Blog. Von Holland machen wir nun einen Sprung nach Skandinavien. Dort gibt es nämlich ein Netlabel bzw. ein Online-Magazin, das auch freie Musik veröffentlicht, zum Beispiel diese hier. Turn the light away. Location von The Grand Opening, genauso wie der Song, also Location, heißt auch eine EP der schwedischen Band, die erschien bei dem Netlabel It's a Trap. Das hatten wir auch schon mal im Programm, denn Björn Kleinhens hatte dort ebenfalls einige Songs veröffentlicht. The Grand Opening arbeiten auch mit dem deutschen Indie-Label Tapete Records zusammen. Man sieht also, freie Veröffentlichung im Netz und traditionelle Labelarbeit müssen sich nicht unbedingt ausschließen. Nach den eher ruhigen Tönen wird's nun etwas aggressiver und lauter, denn jetzt kommen die dänischen Indie- bzw. Post-Punker von Imagine I Had Hands. Captive heißt dieses Stück. Rejoice in the friends that you don't have. Have comfort in not knowing them at all. The black sheep has a broken back. Let's pretend he wanted it. Und zwar hört ihr Frequency hier auf Byte FM, das heißt, alle Songs dieser Sendung gibt es frei im Netz, legal und kostenlos mit der Lizenz zum Kopieren und Verteilen. Eben gehört Captive von Imagine I Had Hands, zu finden auf ihrer Work EP, ebenfalls frei und gratis erschienen bei It's a Trap. Imagine I Had Hands kommen übrigens aus Kopenhagen und sind ganz klassisch besetzt eigentlich. Zu dritt Gitarre, Bass und Schlagzeug. Einflüsse dürften eigentlich auch klar sein. Fugazi, Shellac oder auch Dinosaur Jr. geben sie als Einflüsse an auf ihrer Internetseite. Und das hört man auch, wie ich finde. Und ja, mich beeinflusst ebenfalls etwas, und zwar die Zeit. Zwei Songs habe ich nur noch. Dieser hier heißt Nothing Can Hurt You Now von Glossary. Now Glossary aus Tennessee, USA. Und Glossary verkörpern irgendwie die musikalische Geschichte ihres Bundesstaates. Denn Tennessee ist ja bekannt für den Blues, für den Rock'n'Roll und seine Entstehung und natürlich auch für die Country-Musik. Und all das lässt sich wiederfinden in der Musik von Glossary. Ihr Album The Better Angels of Our Nature haben auch sie frei im Netz veröffentlicht, ohne Label zur Unterstützung. Aber die scheinen sie auch gar nicht wirklich zu brauchen, denn wenn man sich ihren Tourkalender anschaut, kann man sehen, dass sie auch ziemlich gut alleine zurechtkommen. Von Mitte Juni bis Ende August sind sie auf US-Tour. Nicht jede Band kann oder will ohne ein Label auskommen, deshalb sind Netlabels immer häufiger eine ernste Alternative zu traditionellen Labels. Denn der Vertrieb und die Promo funktionieren ja auch im Internet allerbestens. Das zeigt das Netlabel 12rec immer wieder aufs Neue. Auf ihren Fahnen steht Post-Rock, Glitch-Pop und Future-Rap. Das erstgenannte trifft auf die aktuelle Release des Labels zu. Hermelin oder Hermelin kommen aus Hannover und machen wirklich guten Post-Rock. Aus ihrem selbstbetitelten Album hören wir zum Abschied dieser Ausgabe von Frequency das Stück May 91313. Und ich hoffe, dass der Songname auch so seine Richtigkeit hat. Mein Name ist Christian Grasser und ich sage Tschüss und macht's gut.